In der Sippe müssen also unschuldige Mitglieder für die Schuldigen haften. Damit soll das Unrecht an Früheren oder das Unrecht der Früheren durch Spätere wieder gut gemacht und ausgeglichen werden. Es sind vor allem die Kinder, die von der übergeordneten Instanz am ehesten zum Ausgleich für Unrecht herangezogen werden. Das hat wohl damit zu tun, dass innerhalb der Sippe auch eine Rangordnung herrscht, nach der die Früheren Vorrang vor den Späteren haben und die Späteren den Früheren dienen und die Späteren dem Wohl der Früheren auch geopfert werden. Daher herrscht in der Sippe mit Bezug auf den Ausgleich keine Gerechtigkeit wie untergleichen.